Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Top 5. Das Klischee über Werner Herzog lautet, das ist ein Besessener, ein Exzentriker. Und spätestens seit Mein liebster Feind, Herzogs ambivalenter Verbeugung vor seinem gehassten wie geliebten Darsteller Klaus Kinski, war nicht ganz eindeutig auszumachen, wer eigentlich der Besessenere war, Herzog oder Kinski. Auf jeden Fall hat Herzog auch nach Kinskis Tod wie besessen weitergemacht und mittlerweile über 60 Filme geschaffen. In der kommenden Woche nun feiert der Regisseur seinen 75. Geburtstag. Für uns Anlass, ein paar Empfehlungen auszusprechen. Hier ist Hartwig Tegler mit seiner Top 5 der spannendsten Herzog-Filme. Würden Sie jetzt den Film starten? I think the cinema can express our collective dreams. Tief in die Seele hineinschauen von Menschen, wenn sie da nicht etwas aktivieren können und etwas sichtbar machen können. How do we perceive the world? Wie nehmen wir die Welt wahr? Und welche Bilder entstehen, wenn der Filmemacher die Welt wahrnimmt? Und sie dann filmt. Wir schleppen das ganze Schiff über den Berg. Platz 5. Fitzcarraldo, 1982. Wie zum Donnerwetter wollen Sie denn das schaffen? Eine volle Dröhnung Klaus Kinski in einem zugedröhnten Film von Werner Herzog, der sich als normale Spielfilmerzählung ausgibt. Wissen Sie, ich habe einen Traum. Die Oper, die große Oper im Dschungel. Ein exzentrischer Abenteurer träumt. Aber wer träumt? Die Filmfigur oder der Filmemacher? Oder ununterscheidbar beide? Obsessiv, rücksichtslos. Kein Plastik, sondern ein reales Schiff wird über den Urwaldberg gezogen. Meine Aufgabe und meine Figur, sie waren identisch geworden, kommentierte Herzog später. Und wir staunen. Träumer, radikale Träumer fand Werner Herzog immer, später in der Nach-Kinski-Ära, als er immer mehr Dokumentarfilme drehte, auch in der Antarktis. Platz 4. Begegnungen am Ende der Welt, 2007. Ein Film über Menschen, die in der Antarktis leben, beispielsweise auf der McMurdo-Forschungsstation. Eine Welt jenseits unserer. Wer wohnt hier? Fragt Werner Herzog einen der Wissenschaftler dort. Die Antwort ist Fitzcarraldo-like. So, yes, those are the professionals. Professionelle Träume. Sie träumen die ganze Zeit. Und dann erschallen Töne, nicht vom Synthesizer, sondern von den Robben in der Nacht unter dem Eis. Die Kamera führt uns dahin, in eine Welt, die nicht von diesem Planeten zu sein scheint. Unglaubliche Schönheit, unglaubliche Fremdheit. Platz 3. Mein liebster Feind, 1999. Herzog und Klaus Kinski, zwei kritische Massen, die sich anzogen, abstießen. Legendär sind Kinskis Wutanfälle. Sie müssen bei mir lernen! Sie sind ein Anfänger! Mein liebster Feind, dokumentarische Abrechnung mit Kinski und gleichzeitig die Verbeugung vor ihm, macht immer auch die Inszenierung deutlich vor der Öffentlichkeit der Kamera. Vielleicht hatten ja die Indios beim Dreh von Fitzcarraldo instinktiv recht, wenn sie mehr Angst vor Herzog als vor Kinski hatten, als ob der Filmemacher immer besser ausbeuten konnte, der Schauspieler auch beim größten Brüllen und bei den extremsten Beschimpfungen das Material des Regisseurs blieb. Am Ende sagt Werner Herzog zu einem Bild des lächelnden, mit einem Schmetterling spielenden Kinski. Und auch wenn sich mein Verstand dagegen sträubt, sagt etwas in mir, so würde ich ihn am liebsten im Gedächtnis behalten. Wie aber hätte Herzog Kinski gerne im Gedächtnis behalten, wenn er schon 1999 gewusst hätte, dass der, wie Paola Kinski 2013 in ihrer Autobiografie enthüllte, seine Tochter 14 Jahre lang sexuell missbraucht und vergewaltigt hatte? Ich hatte auch das Gefühl, dass diese Einstellung ohne Gesichter auf lange Zeit im Gedächtnis der Zuschauer bleiben werde. Wohl wahr. Platz 2. Aguirre, der Zorn Gottes, 1972. Die erste Szene. Die Konquistadoren 16. Jahrhundert überqueren die Anden auf der Suche nach dem legendären Eldorado. Links das Gebirge, rechts der Abgrund, Wolken verhangen. Schließlich so gegen 11 Uhr Vormittag riss auf einmal alles auf. Und hier auf der rechten Seite, ganz merkwürdigerweise, wie ein Wunder, blieben die Wolken stehen und links riss es auf und dann kam der Faden der Leute hier herunter. Agiere, der Zorn Gottes, ein Film über den Größenwahn, den Irrsinn, den Imperialismus, die Obsession und die Gier nach Reichtum und Macht mit diesem unfassbaren ersten Bild. Platz 1. Die Höhle der vergessenen Träume, 2010. Betörend, Rauschhaft, der 3D-Dokumentarfilm über die Höhlenmalereien in der südfranzösischen Chauvet-Höhle, die Herzog mit seinem dreiköpfigen Filmteam nur wenige Tage besuchen durfte, um die Wandbilder zu filmen, gemalt mit Holzkohle, bis zu 35.000 Jahre alt. Die Malereien sind von einer Meisterschaft, dass die Chauvet-Höhle als Sixtinische Kapelle der Steinzeit bezeichnet wird. Die Herzogsche Frage hier an die altvorderen Künstler: Werden wir jemals in der Lage sein, die Vision dieser Künstler über eine derart große Zeitspanne hinweg zu erfassen? Diese Frage können wir auf Herzog zurückspiegeln. Werden wir bei all dem Gerede über das Extreme, das Kinski-Gedöns, die Magie der Bilder, werden wir jemals in der Lage sein, die Art, wie Werner Herzog die Welt sieht, How do we perceive the world? Ganz zu erfassen? Ja, ganz vielleicht nicht, aber wie er sie in 5 Filmen sieht, dem hat sich Hartwig Tegler angenähert in seiner Top 5.